Das Beste von heute, Quops mit Walk. Welle Niederrhein. Star-Update. Großes Star-Aufgebot in Berlin am Donnerstag. Thorsten Sutter aus der Musikredaktion in Berlin. Da hat sich ja alles versammelt, was in Deutschland Musikwelt so prominent ist, ne? Oder sein sollte, oder sich dafür hält, oder mal war, oder mal wollte. Der laut Eigeneinschätzung nach dem Grammy und dem Brit Award drittwichtigste Musikpreis der Welt zeigte mal wieder sein ganzes Können. Das beste Album ist zum Beispiel die Weihnachtsplatte von Helene Fischer und Pur sind die beste deutsche Band. Die Spider-Murphy-Gang hatte wahrscheinlich gerade keine Zeit. Wirklich Grund zur Freude hatte aber Joris. Kurz vor der Verleihung auf dem roten Teppich gestand er uns noch, dass er sich hier nicht gerade wohlfühlt. Ich stehe nicht so gerne auf solchen Teppichen. Es ist immer so ein riesengroßes Gewühle. Und guck mal hierhin, mach mal dies, mach mal das. In der Halle war dann aber alles gut, denn es hieß gleich dreimal. Joris! Vor anderthalb Jahren habe ich zu Hause gesessen. Hätte mir niemals träumen lassen können, dass ich hier eines Tages mal stehen würde. Unter anderem wurde der super sympathische Herforder als bester Newcomer ausgezeichnet. Und mit den Trophäen im Arm war er dann auch gleich ein ganzes Stück entspannter. Ich werde so oder so feiern, weil ich habe meinen Tourabschluss heute quasi und da wird sowieso gefeiert und jetzt wird noch viel mehr gefeiert. Ich will auch bald mal zu meinen Jungs und Mädels und die mal alle in den Arm nehmen können und ich bin völlig platt und total begeistert. Auch Grund zur Freude an dem Abend hatte Sarah Connor, die hat den Echo für die beste Künstlerin national bekommen. Und damit krönt die 35-Jährige ein unfassbar erfolgreiches Jahr seit ihrem Comeback-Album Muttersprache, das mittlerweile mit Doppelplatin ausgezeichnet wurde. Seit einigen Monaten ist Sarah mit der Platte jetzt auf Tour und spielt fast überall vor ausverkauften Häusern. Und die Fans sind davon so begeistert, dass es jetzt noch einen Nachschlag gibt. Bis März 2017 geht's weiter, das wurde am Freitag bekannt gegeben, unter anderem am 16.03. in Düsseldorf und am 21.03.2017 in Dortmund ist Sarah noch live zu erleben. Tickets gibt's ab sofort im Handel. Danke Thorsten für die Infos. der beste Mix. Just one more. Hey,

Als seine erste Ehe in die Brüche gegangen ist, da hat Frontmann David Coverdale den Song geschrieben Here I Go Again von Whitesnake. Kulthit aus den 80ern. Erwischt! Jim Carrey, bei dem müsste man mal Kellner sein. Der war letzt im Restaurant mit ein paar Freunden. Es gab Hühnchen in Limonensauce, Quinoa und ein Pinot Noir. Insgesamt hat Jim Carreys Abendessen umgerechnet 132 Euro gekostet. Aber es muss echt wahnsinnig lecker gewesen sein. Oder Jim Carrey hatte einfach einen richtig guten Tag. Kann auch gut sein. Er hat dem Kellner tatsächlich umgerechnet 200 Euro Trinkgeld gegeben. Also mehr Trinkgeld, als das Essen überhaupt gekostet hat. Der Kellner hat sich auf jeden Fall riesig gefreut. Das können wir uns vorstellen. Ich bin Annick Manoukian. Gleich hier der ganz neue Song von Joris. Sommerregen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntagabend. Das ist der beste. Beste Mix. Wir spielen das Beste von heute. Gemixt mit echten Kulthits. Für mehr Abwechslung. Und mehr Musik. Jetzt. Neu. Joris. Sommerregen. Yeah. Wir spielen die besten aktuellen Hits. Welle Niederrhein. Und ich spüre Leben. Lauf im Sommerregen. Und die Zeit steht still. Bin gefangen im Augenblick. Will nie wieder zurück. Will den Regen mit uns tanzen sehen. Hey, hey. Nimm meine Hand und mach die Augen zu und tanz. Und mach die Augen zu und tanz. Nimm meine Hand und wenn der Regen mit uns tanzt, dann mach sind so viel am Reden, keine Zeit fürs Leben. Und jetzt fällt der Regen auf dein Sommerkleid, wäscht das Grau wieder zu weiß. Ganz vergessen, was das heißt, wenn der Regen mit uns tanzen geht. Hey, hey. Mach die Augen zu und there's a rifle in the cabinet.

Best Hits. Und das Beste von heute. Welle Niederrhein. Der beste Mix. Beste von heute. Hallo, ich bin James Blunt. Das ist der beste Mix. Kulthits. Kulthits und das Beste von heute. Welle Niederrhein. Der beste Mix. Solution is my queen, cause she stays strong.